1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Einsamkeit. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich sehr einsam fühlen. Vielleicht, weil sie krank sind, weil sie alt sind, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Vielleicht auch, weil sie sehr erfolgreich sind. Vielleicht aber auch, weil sie reich sind und deshalb in eine Einsamkeit geraten sind. Vielleicht auch, weil sie in einer Beziehung leben, die eigentlich erschöpft ist. Und ich würde auch sehr gerne mit Leuten reden, die freiwillig die Einsamkeit suchen und die Einsamkeit gar nicht als bedrückend oder bedrohlich empfinden. Also, wenn ihr auch gerne mit mir über dieses Thema Einsamkeit reden wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, die erste Anruferin ist 20 Jahre alt und heißt Julia. Guten Morgen, Julia. Hallo, Domian. Hallo, Julia. Bist du einsam? Ich bin etwas aufgeregt. Das macht nichts. Bist du einsam? Ja, schon. Warum? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin unfreiwillig einsam. Also, ich weiß nicht, so die Leute um mich rum. Ich weiß entweder wohne ich in der falschen Gegend oder... Keine Ahnung. Seit wann fühlst du dich denn einsam? So seit ein, zwei Jahren. Also ich wohne, du musst wissen, ich wohne seit 4 Jahren alleine. Mhm. Also ich bin dann mit 16 gerade ausgezogen in das leerstehende Haus meiner Oma. Mhm. Und ich bin dann von der Realschule auch aufs Gymnasium gewechselt, habe dann auch neue Leute da kennengelernt und irgendwie hat das mit denen nicht so ganz gepasst. Am Anfang schon. Mhm. Das war ein reines Mädchengymnasium. Ja. Aber zum Ende hin wurde das dann ziemlich zickig und man hat halt gemerkt, dass ich schon, ich will jetzt nicht blöd kommen und so, aber dass ich so ein bisschen weiter bin als die, weil ist klar, ich stehe auf eigenem Bein und regle den kompletten Haushalt allein und dies und das und sowas kennen die halt gar nicht. Da waren halt viele Millionärstöchter und ziemlich Verwöhnte und da hat das einfach nicht gepasst und ja, Jungs habe ich dann halt auch nicht da kennengelernt und keine Ahnung, irgendwie bin ich jetzt komplett alleine. 20 Jahre bist du jetzt alt. Genau. Und sagst, dass du dich so seit zwei Jahren einsam fühlst. Was macht denn diese Einsamkeit aus? Ja, dass ich ja wirklich fast nur zu Hause und alleine bin. Also es gibt keine Freunde. Ja, ein paar wenige. Zu denen gehe ich dann mit denen ich immer ab und zu weg und so, aber. Aber immerhin, es gibt ein paar Leute gibt es schon. Ja, wie oft gehst du denn weg mit jemandem? 2 Monate vielleicht einmal oder so. Ach so, gut, das ist nicht oft. Nee, also das sind ja eher lose Bekannte, könnte man fast so sagen. Ja, genau, Bekannte. Also es ist jetzt kein bester Freund oder keine beste Freundin dabei. Auch kein Freund im Sinne einer Beziehung? Gar nicht. Seit 3 Jahren nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil ich bin kein hässliches Mädchen. Also ich wurde letztens von einer Modelagentur aufgenommen. Also ich kann nicht hässlich aussehen. Ne? Ja. Also zu deinem Werdegang, das Abitur hast du gemacht? Ja, genau, das Abitur habe ich gemacht. Das hast du gemacht. Und was machst du im Moment? Ja, im Moment bewerbe ich mich, weil für die RTL Journalistenschule und da bin ich halt im Moment in der Bewerbungsphase und ja. Ansonsten wohnst du alleine in diesem Haus deiner Großmutter. Genau. Ja. Genau. Was machst du denn so den ganzen lieben langen Tag und abends an den Wochenenden? Ich bin halt die meiste Zeit im Internet oder schreib Bewerbungen. Schwierig, also. Mhm. Wenn du, ich meine, das ist ja für jemanden in deinem Alter schon, finde ich, ziemlich heftig. Wenn man so, ja, ich finde es auch heftig. Ja. Ich frage mich auch manchmal, wieso das so gekommen ist. Wie geht es dir denn dann, wenn du da vielleicht das 10. Wochenende wieder alleine am Samstagabend sitzt und Fernsehen guckst oder im Internet hängst? Was gehen denn da so für Gefühle in dir um? Ja, Trauer, ne? Und weiß ich nicht. Aber ich versuche mich halt zum Beispiel durch das Modeln dadurch abzulenken, also... Ich gucke, dass ich oft auf Fotoshootings bin oder sowas und dadurch lenke ich mich dann halt ab. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Mittelgroß, ja. So, dann könnte man ja sagen, Mensch, die Julia, gut, da mit der Schule, das ist ein bisschen seltsam gelaufen da mit den anderen Kollegen in der Schule, aber du könntest ja jetzt so eigentlich auf die Rolle gehen, wie das viele in deinem Alter machen. Ich weiß, aber so alleine, krieg da keine Überwindung, dass ich da alleine mal feiern gehe oder so. Ja. Und wenn ich Leute frage, dann kommen immer so komische, also ich weiß nicht, ich fühle mich immer abgewiesen. Ich weiß auch nicht, ob es an meiner Persönlichkeit liegt oder so, aber... Aber du hast es auch noch keinmal versucht, dass du mal alleine in eine Disco oder in ein Café oder sowas gegangen bist? Ja, in Café. Also ich habe mal ein Praktikum bei RTL gemacht und da war ich halt 2 Wochen dann allein in Köln und da bin ich dann halt auch öfters mal allein gewesen, aber ich werde von Männern nicht wirklich angesprochen und ich weiß auch nicht, ich bin auch nicht die Person, die auf andere Leute zugeht. Ich habe da ein bisschen Hemmung, ich weiß auch nicht. Wie war denn das vorher, also so im Alter zwischen, sagen wir mal, zwischen 14 und 17? Ja, da war ich halt auf der Realschule. Ich bin halt von der Realschule aufs Gymnasium später gewechselt und da waren die Leute ganz anders. Also ich habe mit denen viel mehr Spaß gehabt und da gab es dann, da gab es Wellenlänge. Ja, da gab es dann eher näher Kontakte. Ja, ja, viel. Also ich hatte da wirklich viel mehr beste Freunde und keine Ahnung. Also man kann sagen, die Misere fing an mit dem Gymnasium. Ja, definitiv, ja. Hattest du denn schon mal einen Freund? Ja klar, ja, hatte ich schon, aber hast du halt denn nicht auch so Sehnsucht jetzt danach, dass ich ja, na klar, total. Ja. Man weiß ja nie, was morgen ist, ne? Ich könnte ja auch irgendwie, ich höre deine Sendung ziemlich oft, mit ziemlich geprägt, muss ich sagen. Und wenn man dann so Schicksalsschläge hört, dann denke ich mir auch, mein Gott, Julia, mach was aus deinem Leben. Du musst jetzt mal einen Freund finden und andere, die sind auch schon viel weiter. Und ja, also da ist wirklich die Frage, du wirkst wirklich, du bist eine selbstbewusste junge Frau, die Pläne hat, du wirst in den Journalismus gehen, da muss man ja nun auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein mitbringen und darf nicht so ängstlich sein. Ja. Das heißt, du müsstest jetzt Strategien überlegen, wie du einfach mehr Leben in dein Leben bringst. Ja, ich denke mal, also wenn sich das mit der Journalistenschule wirklich ergibt oder wenn ich jetzt halt bald irgendwie eine Ausbildung oder einen Job, dass sich das hoffentlich dann ergibt. Also das ist wirklich meine Hoffnung. Wenn nicht, dann sehe ich echt schwarz für mich. Ich habe keine Ahnung. Gut, natürlich kann ein Job oder eine Ausbildung ein guter Multiplikator sein, dass man da dann neue Leute kennenlernt und da kommt dann einiges in die Gänge. Aber auch parallel dazu, finde ich, müsstest du mehr unternehmen als denn nur Internet und Fernsehen. Ja klar, also ich gehe auch so spazieren und so, aber das bringt ja auch nichts. Na, spazieren ist ja okay, aber da bist du wieder alleine. Du müsstest eigentlich dir irgendetwas überlegen, wo du zwangsläufig mit anderen zusammenkommst. Mhm. Wie sieht das denn aus im Großbereich Sport? Interessiert dich das? Ja, gehe ich halt joggen, aber ich habe nicht das Geld, um mich da jetzt im Fitnessstudio anzumelden und so. Ja, Fitnessstudio muss ja vielleicht nicht sein. Irgendein Verein, ein Sportverein. Ja, ich bin halt so ein bisschen unsportlich. Ja, ich war ja nur so ein Beispiel. Also mein Gedanke geht nur in die Richtung, dass du, ich glaube, das ist immer ein guter Plan, wenn man sich einsam fühlt und alleine und man will unbedingt raus. Dass ja, also ich bin auch schon zum Beispiel in so einem Schreibkurs oder so, da bin ich schon drin, aber das sind halt auch eher Erwachsene. Mit denen komme ich halt auch viel besser klar, ich weiß auch nicht. Okay, das ist schon mal ein Anfang. Darauf wollte ich kein Lebenspartner. nein, nur gut. Aber darauf wollte ich ja hinaus, dass man einfach dann dahin geht, wo man per se mit vielen anderen Menschen oder mit einer ganzen Menge anderer Menschen zusammenkommt. Ja. Wenn du gerne singst, geh in Chor. Wenn du gerne ruderst, geh in Paddelverein. Ich meine, weißt du, so in die Richtung. Klar. Du musst überlegen, was für dich adäquat ist. Oder wenn du Spaß am Karneval hast, geh in Karnevalsverein oder irgend sowas. Genau. Keine Ahnung. Da muss es, glaube ich, gehen. Ich glaube, das ist nicht hier. Also so wie du mir das geschildert hast, glaube ich, ist das relativ einfach zu überwinden. Das kommt mir so blöd vor, weil wenn ich Leute frage, ich wäre total schon abgewiesen und ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob ich da wirklich so eine schlimme Persönlichkeit habe oder so. Dabei sehe ich mich anders. Ich verstehe das manchmal nicht. Ja, also manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man, wenn du meine Sendung öfters hörst, ich habe ja schon einige Mal gesagt, dass ich finde, man muss nicht wegen jedem Kram zum Psychologen gleich rennen. Aber manchmal ist es auch ganz gut, vielleicht mal so ein, zwei intensive Gespräche mit einem Fachmann zu führen, der einen vielleicht dann doch noch auf eine Schiene führt, vielleicht nur so einen Gedankenanstoß verleiht. Ja, weiß ich, ob ich die Überweisung schon in der Hand habe. Dann habe ich mal bei so einer Zentrale angerufen, dann wollten die mich vermitteln und hat dann irgendwie doch nie geklappt. Also, weil interessiert bin ich auf jeden Fall daran, weil ich mich auch einfach viel zu sehr für Psychologie und möchte rausfinden, was mit mir los ist und so. Genau. Also, dann würde ich jetzt erstmal vorschlagen, dass du ein paar Worte mit Sabine, mit meiner Psychologin sprichst. Ja, gerne. Und so die generelle Richtung, so von meiner Seite, aufgrund der Einschätzung dessen, was du gerade gesagt hast, dass du doch noch mehr Initiative entwickeln musst und suchen und dir Betätigungsfelder suchen musst, wo du zwangsläufig mit anderen Menschen zusammenkommst. Ja. Die Grundvoraussetzung, dein Wille ist da, dann hast du ein selbstbewusstes Auftreten, finde ich. Du sagst, du siehst gut aus, also dann sind ja alle Koordinaten schon mal perfekt von außen her. Ja, eigentlich schon. Deswegen frage ich mich halt auch, woran es liegt, ne? Ja, Aber also, recht, genau. Julia, wir rufen dich gleich nochmal an und ich wünsche alles Gute. Ja, vielen Dank, auch dir, Domian. Dankeschön, Dankeschön, Julia. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht ist Einsamkeit und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die ja, die sehr einsam sind, vielleicht weil sie krank sind, durch eine Krankheit einsam geworden, vielleicht weil sie einen Menschen verloren haben oder vielleicht auch so von der anderen Seite betrachtet, weil sie sehr erfolgreich sind. Das gibt es ja auch, dass Menschen sehr erfolgreich sind, aber dadurch einsam geworden sind oder durch ihr Geld, durch ihr vieles Geld einsam geworden sind. Und auch gerne mit Menschen würde ich reden, die die Einsamkeit gezielt suchen, weil sie das Gefühl haben, das tut mir gut, ich will die Einsamkeit haben, ich will gar nicht viele Menschen um mich herum sehen. Also 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Murat ist hier, Murat ist 19, hallo Murat. Ja, hallo Jürgen. Hallo Murat. Ich bin sehr aufgeregt. Heute sind alle aufgeregt, Mann. Das ist gleich vorbei. Hätte nie gedacht, dass ich mal durchkomme. Ja. So, jetzt erzähl mir, warum du zum Thema Einsamkeit anrufst. Ja, das Thema Einsamkeit beschäftigt mich aus dem Grund, also ich bin sehr oft und sehr lange im Krankenhaus. Ja, warum? Ich habe eine komplizierte, angeborene Grunderkrankung. Magst du mal erzählen, was für eine Grunderkrankung das ist? Also das ist eine hereditäre sensorautonome Neuropathie. Oh. Und ja, das sagt eigentlich niemandem was. Nee. Ich kann mal die Symptome erklären. Ja, sehr gerne. Dann können sich die Leute mal ein Bild davon machen. Genau. Also ich habe permanente Schmerzen. Überall? Überall, genau. Also überwiegend in den Beinen, aber auch im Oberkörper und in den Armen, in der Brust. Mhm. Ja, so gut wie überall. Sind das Nervenschmerzen? Genau, ja. Genau. Ja. Nervenschmerzen. Und ja, ich nehme auch viele Medikamente, aber wirklich so schmerzfrei bin ich sehr, sehr selten. Diese Symptome, das sind die Hauptsymptome, dass du im Prinzip im ganzen Körper immer Schmerzen hast? Ja, nicht die Hauptsymptome, sondern auch Teil der Symptomatik. Ich habe dann noch hinzukommend, ich habe mehrere Probleme. Dann habe ich noch starke Übelkeit. Also ich muss mich auch oft übergeben. Also ich esse zwar auch viel, aber ich muss mich auch oft übergeben. Ja. Was das gehört auch zu der Erkrankung. Dann habe ich sehr oft sehr hohen Blutdruck, Bluthochdruck und auch einen hohen Puls. Ja, dann kam jetzt in den letzten Jahren auch oft hinzu, dass ich Lungenentzündungen hatte. Ja. Und ja, das zieht sich so seit vielen Jahren so hin und kommen immer wieder neue Sachen. Und das alles hängt mit dieser komplizierten Erkrankung, die du gerade benannt hast, hängt alles damit zusammen. Genau, es hängt alles damit zusammen. Und diese wie es aussieht, habe ich die Krankheit in diesem Ausmaß, so wie sie bei mir ist, und unter diesem Typ scheine ich so der Einzige zu sein. Es gibt keine großen Erfahrungswerte, auf die Ärzte zurückgreifen können. Wie alt warst du denn, als die ersten Symptome auftraten? Die ersten Symptome? Ja, 7, 8. Aber damals waren das halt so Kleinigkeiten. Ja. Ich habe mich auch oft verletzt, weil mein Gangbild, also ich kann auch schwierig gehen, sitze auch oft im Rollstuhl. Ja. Und ich habe mich auch oft verletzt. Und die Verletzungen halten schon damals nicht so gut. Ach so. Könnte ich mir vorstellen, wenn das eine so extrem seltene Erkrankung ist, dass du bei unglaublich vielen Ärzten warst, bis das dann mal diagnostiziert wurde. Ja, das stimmt. Das stimmt, Jürgen. Sagst du was. Ich könnte eigentlich schon mehrere Bücher schreiben. Ja. Meine ganzen Erfahrungen. So, jetzt habe ich ein Bild davon, dass es dir schon heftig schlecht geht, immer wieder. Und du sagtest, dass du auch oft im Krankenhaus bist. Ja. Was genau im Krankenhaus? Ich bin jetzt seit Oktober bin ich im Krankenhaus. Achso, du rufst jetzt auch aus dem Krankenhaus an? Ja. Achso, und du bist seit Oktober im Krankenhaus? Ja. Was machen die im Krankenhaus mit dir? Ja, das Ganze gipfelte sich jetzt. Ich hatte 3 Herz-Kreislauf-Stillstände, weil ich starke Opioide genommen habe. aufgrund der Schmerzen. Mhm. Ja, und dann musste ich halt oft wiederbelebt werden. Ah, ja. Dann hatte ich jetzt 2 Lungenentzündungen während diesem Aufenthaltes im Krankenhaus. Ja, ich will mal nochmal sagen, ich unterhalte mich hier gerade mit einem 19-jährigen jungen Mann, mit einem 19-jährigen jungen Mann. Um das nochmal zu unterstreichen. Mann, Murat, das ist ja ein hartes Leben für dich. Ja, doch. Und das bringt... Ja, ich weiß gar nicht, was ich mir alles noch erzählen könnte. Ja. Ich nehme sehr viele Medikamente. Ja. Ja, dann sind diese Herzstillstände vorgekommen. Ja. Da wacht man natürlich auf, dann bekommt man das erzählt und dann habe ich eigentlich... Ich hatte sehr große Ängste, dass das wieder passieren könnte. Verstehe. Vor dem Tod an sich. Ja. Hast du Angst vor dem Tod? Ja, schon eine permanente Belastung. Mhm. Hast du denn manchmal das Gefühl für dich, Murat, ich kann nicht mehr? Ich habe keine Kraft mehr. Sehr oft. Nun ist ja unser Thema Einsamkeit. Wer kümmert sich denn um dich? Der kümmert sich um mich. Ja, meine Mutter kümmert sich um mich sehr, sehr gut. Sie kommt hier jeden Tag besuchen. Hm. Sie ist auch berufstätig. Sie kommt aber jeden Tag. Hm. Immer. Das ist ja aber schon mal... auf meine Mutter ist Verlass. Das ist aber ansonsten ist es schwierig. Sonst kommt niemand. Ja, man sagt ja aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Und das stimmt wirklich. Was ist mit deinem Vater? Ach, den gibt's in dem Sinne nicht mehr. Hm. Der ist wieder in die Heimat geflüchtet, hat sich jeglicher Verantwortung entzogen. Ah ja. Was ist die Heimat? Türkei. Türkei. Hm. Also er hat sich der Verantwortung entzogen und lässt somit auch seinen schwerkranken Sohn alleine. Sozusagen. Ja. Gibt es Geschwister? Ja. Geschwister, einen älteren Bruder. Kommt der dich dann besuchen? Der ist berufstätig und kann auch oftmals nicht. Hm. Und ja, ich bin ja seit Jahren immer wieder im Krankenhaus. Hm. Und die Leute, die wissen das alle, aber es führt halt jeder so sein eigenes Leben. Dann hattest du in all diesen Jahren ja auch nie die Chance, aufgrund deiner vielen Krankenhausaufenthalte, mal irgendwo eine Freundschaft aufzubauen. Das ging ja kaum, sicherlich. Nee, ja, Jürgen, soziale Kontakte zu knüpfen, ist in meiner Lage sehr schwierig. Das glaube ich, ja. Also ich habe letztes Schuljahr meinen Realschulabschluss gemacht, bin gehe jetzt auf ein Gymnasium eigentlich, kam jetzt in die 11. Klasse und wollte jetzt Abitur machen, aber die Defizite, die ich immer wieder abdecken muss, aufgrund der Krankenhausaufenthalte, das sind enorm. Das ist enorm, das glaube ich auch. Aber hast du denn das für dich so als Ziel immer vor Augen, dass du auf jeden Fall, also das nächste Ziel, wie auch immer, das Abitur schaffen möchtest? Das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie ist denn das? Meine Intelligenz ist schon vorhanden. Und ja, das merke ich allerdings, dass deine Intelligenz vorhanden ist, wie du sprichst. Das ist mir schon völlig klar. Sag mal, das ist ja nun eine sehr schwere Erkrankung, wie du sie gerade geschildert hast. Gibt es da eine, ich vermute mal, dass es keine Heilungschancen gibt? Oder? Nee, mein Ziel... Ich wäre schon zufrieden, wenn ich weniger im Krankenhaus wäre. Mhm. Das wäre schon toll für mich. Das wäre schon ein Erfolg. Und man kann in dem Sinne ja auch nicht, wie ich es verstanden habe, jetzt man kann nicht therapieren, sondern man kann dich eigentlich nur symptomatisch behandeln. Ja, das stimmt eigentlich schon. Doch. Mhm. Also viele Schmerzmittel nehmen. Ja, zum Beispiel. Ja, ich habe schon oft das Bedürfnis, mich auch zuzudröhnen, weil die Schmerzen, das kann eigentlich ein normaler Mensch gar nicht verstehen. Hm. Wenn du dann so im Krankenhaus liegst und Gott sei Dank kommt deine Mutter dich immer besuchen, aber wenn sie dann weg ist und du zum Beispiel alleine jetzt in der Nacht auch wach bist, bist du dann manchmal sehr traurig? Ja, doch, ja. Wäre jetzt gelogen, wenn ich Nein sagen würde. Gibt es? Ich bin schon oft traurig. Das stimmt. Gibt es da auch schon mal ganz, ganz intime und stille Momente, wo du auch weinst für dich? Ja. auch oft verbunden mit Wut und Aggression. Mhm. So, auch mir selbst gegenüber. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Dir selbst? Ich wüsste, wie man ein schönes Leben haben könnte. Ich könnte viele Sachen machen und erreichen. Und ja, Stichwort Freundin und sowas, was in meinem Alter ja ein präsentes Thema ist in meinem Kopf, aber gab's ist halt schwierig. Gab es ja wahrscheinlich noch nicht, oder? Doch, schon ein paar schon, aber ja, die längste Beziehung war so ein Jahr. Naja, aber immerhin, das ist ja schon mal eine ganz schöne Erfahrung. Ja, ich meine, ich sehe jetzt auch nicht schlecht aus oder so, Aber da hat man natürlich schon Träume und Sehnsüchte, sich auch vielleicht mal neu zu verlieben und der ganze Bereich der Sexualität, das spielt ja alles auch eine Rolle. Ja, doch, auf jeden Fall. Mhm. Also in meinem Alter schon. Mhm. Manchmal wünsche ich mir schon so 60, 70, 80 zu sein und schon mein Leben hinter mir gehabt zu haben. Mhm. So ein schönes Leben. Mhm. Was ist deine Hoffnung, Murat? Worauf hoffst du? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht. Man sollte immer Hoffnung haben, aber es ist in meiner Lage schwierig mit der Hoffnung. Du hast es gerade schon angedeutet, diese Erkrankung könnte ja auch immer wieder zum Tod führen. Ja. Das heißt, du auch in deinem sehr jungen Jahren musst dich zwangsläufig mit dem Thema Tod beschäftigen. Du hast Angst davor. Du hast Angst davor. Ja, das glaube ich auch. Ein bisschen normal, aber ich habe schon. Ich weiß nicht. Manchmal ist mir mein eigenes Leben egal, aber ich bin sehr traurig, dass ich meine Mutter dann traurig mache. Also mir selber weiß ich nicht. Mhm. Also wenn du jetzt, wir haben ja gerade das Jahr neu angefangen, wenn du jetzt mal so einen, zumindest einen Wunsch für dieses Jahr formulieren solltest, was wäre das für ein Wunsch? Ja, dass ich weniger ins Krankenhaus muss und einigermaßen vielleicht das Schuljahr noch retten könnte. Mhm. Weil das macht mich auch sehr traurig, dass ich wahrscheinlich dann das Schuljahr wiederholen muss oder so. Und das gefällt mir nicht. Also die wenigen sozialen Kontakte und Freundschaften, die ich habe, die wären dann damit auch gefährdet. Du bist ja in einem Gymnasium, hast du gerade gesagt, auf einem Gymnasium. Ja, in Köln. In Köln. Und da kommt auch niemand von den Schülern dich mal besuchen, von den Mitschülern? Nee, ich gehe auf einen Körperbehinderten. Auf dem körperbehinderten Gymnasium. Achso, dann ist es ein bisschen schwierig für die Leute zu kommen. Genau, für die Leute, die sind nicht so mobil. Ich verstehe. In dem Sinne. Mhm. Aber ich habe auch schon Post und so bekommen von denen. Mhm. Ich bin mir auch sicher, dass einige an mich denken, aber es ist wirklich so, wenn die Leute aus den Augen sind, dann weißt du, keine Murat, Ahnung, dann vergisst man sowas, glaube ich auch. Ich glaube, jetzt nach diesem Gespräch mit dir denken Tausende und Abertausende Menschen an dich. Ich finde dich einen total netten Kerl, muss ich dir sagen. Und wirklich. Und bist auch ein sehr pfiffiger Bursche. Und alle wünschen dir nur von tiefstem Herzen, dass du wieder ein bisschen mehr auf die Beine kommst und dass du dein Schuljahr schaffst und dass du nicht so oft ins Krankenhaus musst. Das wünschen wir dir alle so von Herzen. Ich glaube, du hast es so sehr verdient. Na, danke. Danke, Jürgen. Ich würde mal einfach sagen, mit diesem großen, dicken Wunsch entlasse ich dich jetzt mal. Ich möchte dir noch sagen, ich habe all deine Bücher gelesen. Aha. Super Bücher. Dankeschön. Wirklich erst rein. Und ich habe gelesen, es kommt ein neues Buch von dir. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Pass mal auf, wir rufen dich gleich mal an. Nochmal wegen deiner Anschrift. Das kriegst du natürlich geschenkt, das schicke ich dir. Oh, das ist aber nett. Das musst du dir nicht kaufen. Signierst du das auch? Ja, natürlich. Ja, mach ich alles. Das ist toll. Ja. Lieber Murat, wir melden uns nochmal bei dir. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Gute. Alles Liebe und alles Gute. Ja, danke. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und unser Thema heute Nacht heißt Einsamkeit. Und ich möchte eben auch gerne mit Leuten sprechen, die sehr einsam sind. Die vielleicht, wie das Murat gerade beschrieben hat, aufgrund einer Krankheit sehr einsam sind. Oder die in einer sehr erschöpften Beziehung, um nicht zu sagen toten Beziehung, leben und in einer Zweisamkeit einsam sind. Oder vielleicht auch Leute, die sehr reich sind und einsam sind, die der Reichtum oder der Wohlstand isoliert hat. Und gerne mit Menschen, die freiwillig die Einsamkeit suchen, um vielleicht etwas Besonderes zu finden. Also 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. So, herzlich willkommen, sage ich, zu Alfons, und der ist 54. Guten Morgen, Alfons. Ja, grüß dich. Hallo. Hallo. Thema Einsamkeit. Ja. Du hast dazu angerufen, warum? Bist du einsam? Nein. Nein? Nein. Ich möchte manchmal sein. Bitte? Ich möchte es manchmal sein. Ja. Sag mal, warum du dann zu dem Thema angerufen hast. Ja, ich wünsche mir, manchmal einsam zu sein oder alleine für mich, um mein Leben für mich zu leben und nicht das Leben anderer. Wie lebst du denn, dass du in der Gefahr stehst, das Leben anderer zu führen? Ja, ich empfinde zu stark für andere. Du hast ja gerade den Murat gehabt. Mhm. So, wenn der mir nahestehen würde, würde ich mit ihm leiden. Mhm. Und das möchte ich nicht. Also das heißt, Menschen, die mir nahestehen und die leiden, da leide ich mit. Ja. Und das geht mir zu nah und ist mir zu stark. Wobei das ja eigentlich ein natürlicher Vorgang ist, ne? Wenn man mitleidet, wenn ein nahestehender Mensch, wenn es dem schlecht geht. Ja, nur ich bekomme das auch mit, auch wenn ich ihn nicht sehe und nicht körperlich bei ihm anwesend bin, auf Distanz. Also sag mal ein Beispiel. Zum Beispiel, meiner Mutter geht's schlecht, die wohnt nur 5 Kilometer entfernt, ich spüre das. Mhm. So, sie hat Depressionen, sie hat Ängste und so weiter, und das spüre ich leibhaftig, ne? So, also direkt. Ja. Ja, und aber deswegen, auch das ist ja vielleicht in einer gewissen Weise normal, dass man, wenn man spürt, dass es der Mutter, gerade der Mutter, sehr schlecht geht, dass man sich dann selbst auch schlecht fühlt. Ist das nicht auch eher normal? Ja, aber wenn man es eigentlich gar nicht sieht und nicht direkt mitbekommt, oder meine Tochter, die ist 150 Kilometer entfernt, studiert, geht ins Schwimmbad, so eine Riesenrutsche runter, renkt sich einen Nackenwirbel aus, und sie wird dort bewusstlos, und mir passiert fast 150 Kilometer entfernt genau das Gleiche. Hm. Reden wir vielleicht sogar über eine übersinnliche Begabung bei dir? Ja, ich meine, ich habe das schon lange, ne? Man nennt das Sensitivität oder Empathie. Ne? Mhm. So früher im Krieg mit haben gespürt, wenn ihren Kindern was passiert ist, so bin ich irgendwie immer auf Empfang oder kriege mit, was meinem Nächsten passiert. Obwohl der Nächste unter Umständen weit weg ist? Auch wenn er ganz weit weg ist. Das heißt, er ist eine gibt es etwas in dir, was vielleicht andere nicht so haben? Ich denke, ursprünglich, hat das wahrscheinlich jeder Mensch gehabt. Nur es ist schwierig, damit zu leben. Und je mehr und je enger man zusammenrückt, dass das verloren gegangen ist. Lass mich mal zu deinem Leben ein paar Fragen stellen. Du bist 54 Jahre alt. Lebst du in einer Beziehung oder lebst du alleine? Nein, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Mhm. Und was machst du beruflich? Ich bin Rentner zurzeit. Ich war früher, ich habe richtig Karriere gemacht. Mhm. Ich bin angefangen mit 17 Jahren Chemie zu studieren, war mit 20 Jahren Chemieingenieur. Mhm. Danach habe ich Betriebswirtschaft studiert, war mit 21 Jahren Wirtschaftsingenieur und so weiter. Ne? Oh, ja. Also da lief alles top. Ne? Mhm. Wie kommt es, dass du jetzt schon Rentner bist? Ja, ich habe auch sehr früh, 1982, das ist schon ein bisschen her, so die ersten Erfahrungen damit gemacht und konnte es mir nicht erklären. Und also deswegen war ich psychisch krank. Ach so, also, ich verstehe. Also ich wusste nicht, woher das kommt. Ich versuche nochmal zu verstehen. Dich erreichen Dinge, die vor denen du dich gar nicht schützen kannst. Nein, leider. Dein Gehirn ist ein Empfänger, ein übersinnlicher Empfänger von verschiedenen Strömungen, und du kannst dich dessen nicht erwehren. Genau. Und deshalb hättest du die Sehnsucht, mal Ruhe zu haben und einsam zu sein. Ich verstehe. Ich sage immer, wie ein Radiosender und Empfänger. So. Nur, ich bin leider wahrscheinlich nur Empfänger und kein Sender, so in dem Sinne. Ne? Geht das auch so weit, Alfons, dass du sagen würdest, dass du hellsichtige Fähigkeiten hast? Ja, ne? Ja, ist schwierig zu erklären. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war in München, da war ich noch berufstätig, schon lange her, und ich wollte in die U-Bahn einsteigen und irgendwo hinfahren. So. Es war mir nicht möglich, dort einzusteigen, weil ich wurde wirklich leibhaftig an den Schultern gefasst und ich konnte da nicht rein. Obwohl da leibhaftig kein Mensch war? Absolut nicht. Aber du hattest das Gefühl, Das ging nicht. Nein, ich wurde wirklich, also ich habe es körperlich gespürt, das ging nicht. Ne? Da war eine Macht, die dich zurückgehalten hat. Ja. Yeah. Und am nächsten Tag habe ich in der Zeitung gelesen, dass die U-Bahn gebrannt hat da. Ne? Da ist zwar nie keinem Menschen was passiert, mir wäre auch nichts passiert, sind alle heil rausgekommen. Aber solche Dinge, ne? Und du bist aufgrund dieser Wahrnehmungen, übersinnlichen Wahrnehmung, geistig erkrankt oder seelisch erkrankt, weil du damit nicht fertig werden konntest? Ja, zunächst. Zunächst. Zunächst bin ich dann psychisch erkrankt und... weil das kann man sich auch nicht... Also, wenn man gar nicht... Also 1982 bin ich psychisch erkrankt. Und 1995, so allmählich bin ich dahin gekommen, dass es ein, weil ich ja auch Wissenschaftler bin, sag ich mal, so dass ich das, ich habe es immer beobachtet. Man fragt sich immer, wieso, weshalb, wieso ich, wieso, warum, was ist das überhaupt? Und auch ein Psychologe konnte auch keine eindeutige Diagnose geben. Ne? Das glaube ich, ja. Ja, und dann beobachtet man sich und Zusammenhänge und so weiter. Und dann bin ich drauf gekommen, dass sowas sein könnte. Dann bin ich angefangen, das aufmerksamer zu beobachten. Also das ist ja interessant. Du bist von Hause aus Naturwissenschaftler, also ein sachlich orientierter Mensch. Ja. Und bist jetzt aufgrund deiner Selbsterfahrung, die du gemacht hast, zu dem Schluss gekommen, da ist noch etwas anderes zwischen Himmel und Erde, was mit naturwissenschaftlichen Kriterien nicht zu fassen ist. Ja, richtig. Und das betrifft dich in irgendeiner Weise. Da ist jeden Tag. Ne? Jeden Tag. Da ist irgendwie eine höhere Macht, in die du involviert bist. Irgendwas. Siehst du das in einem religiösen Zusammenhang auch? Tja, schwierige Frage. Ne? Also da ist eine Kraft, sage ich mal. Nein. Ich habe mich manchmal gefragt, hier so, oder als Wissenschaftler sagt man sich, okay, was können wir erkennen, alles was wir messen können. So, vielleicht sind da Dinge, die wir nicht in der Lage sind zu begreifen. Also zu messen, zu sehen. Eine radioaktive Strahlung kann man nur messen mit entsprechenden Geräten. Wenn ich die Geräte nicht habe, dann kann ich nicht sagen, dass es Radioaktivität ist. Ja. Und ich will das nicht unbedingt auf Religiosität schieben, sondern sage, es gibt mehr als das, was wir bisher wissen. Das heißt, das kann etwas bisher noch Unerforschtes sein, genau, was uns mysteriös und darauf sollen wir uns auch mal irgendwo konzentrieren und nicht sagen, Mensch, die sind alle krank oder bekloppt, sondern da gibt es noch mehr Dinge, die wir, nehmen wir mal an, früher war die Erde eine Scheibe, danach war sie eine Kugel. So, und dass wir können nicht sagen, dass das, was wir bis heute nicht messen können und wahrnehmen, dass es das nicht gibt. Bin ich ganz auf deiner Seite. Gibt, die das wahrnehmen. Und es gibt viele davon, glaube ich. Jetzt hast du gerade gesagt, du erlebst das ja jeden Tag. Ja. Könntest du vielleicht, um das noch ein bisschen für uns plastischer zu machen, du hast ja schon einige Beispiele genannt, doch noch ein paar oder zumindest ein, zwei Beispiele nennen? Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn meine Frau schläft sie so. So, wenn sie dann morgens aufsteht, ich bin meistens früher wach, dann sitze ich 10 Meter von ihr entfernt, dann spüre ich das. Das heißt, ich spüre so ein Kribbeln und so weiter und so ihre typischen Bewegungen, die sie hat, und dann weiß ich, meine Frau ist wach. Das heißt, ich bin ständig auf auch auf Empfang. Mhm. Vielleicht mache ich das auch selbst, weil ich immer alles wissen möchte. Sodass ich nicht abschalten kann. Hast du schon mal aufgrund dieser Fähigkeit einen Tod vorhergesehen? Oder geahnt oder gespürt? Was heißt vorhergesehen? Mein Vater, der lag im Sterben. Also sagen wir mal so, ich fühle mich gezwungen ich habe gar keine andere Wahl, denn dorthin zu gehen, wo sowas Entscheidendes stattfindet. Das heißt, du bist permanent letztendlich mit diesem Spüren beschäftigt? Oder ja. Gibt es auch Stunden, wo du mal... Außer wenn ich schlafe. Bitte? Außer wenn ich schlafe. Außer wenn du schläfst. Ich habe gerade so einen Gedanken gehabt, wenn man so eine, vielleicht ist das ja auch eine Gabe, die Gabe, das ist ein großes Wort, aber ich sag's mal so, vielleicht könntest du das ja auch irgendwie nutzen, um Menschen zu helfen. Ja, also meine Theorie ist folgende, oder der Ursprung. Ich habe mich immer gefragt, wie war es möglich, dass so viele Millionen Juden getötet werden konnten? Mhm. So, das war meine Ursprungsfrage. Hm. So, und deswegen konnte es keinen Gott geben. Hm. Weil die haben ja auch an einen Gott geglaubt. Hm. Und das deutsche Volk auch, in der überwiegenden Mehrheit. So, und dann habe ich gefragt, wie ist es denn so eine Situation möglich, dass Millionen Menschen sterben können? Gibt es da keinen Gott? Hm. Oder so. Hm. Das war so meine, und deswegen habe ich gesagt, es kann keinen Gott geben. Wir vergessen meine Frage nicht, ne? Dass das vielleicht eine Gabe sein könnte, die du für Menschen nutzen könntest. Ja, das tue ich ja tagtäglich. Mhm. Zum Beispiel, wie vorhin Murat. Mhm. So ähnlich habe ich andere Menschen, die in meiner Nähe sind. Das ist ja, wenn die einen Hilferuf schicken, bist du da? Die müssen ja gar nicht mich anrufen oder so, das spüre ich. Mhm. Dann gehe ich auf sie zu. Mhm. Diese Fähigkeit oder dieses Phänomen hast du jetzt seit, was hast du gerade gesagt, seit 1900? Ich denke, dass ich es immer schon gehabt habe, aber bewusst ist es mir erst seit 1995. Ach so. Oder 96. Mhm. Also ich denke, dass ich es vorher schon gehabt habe und da habe ich gedacht, ich bin psychisch krank. Also, das war jetzt ein sehr, sehr ungewöhnlicher Aspekt zu unserem Thema Einsamkeit, nämlich, dass jemand sich für eine Weile mal eine Stille in sich sehnt. Ja, genau. Also eine Sehnsucht nach der Einsamkeit. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ja. Alfons, danke für das ungewöhnliche und interessante Gespräch mit dir. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Auf Wiederhören. Ciao. Ich begrüße sehr herzlich die Renate und Renate ist 65. Guten Morgen. Hallo Renate. Ja, ja, hallo, morgen. Guten Morgen, Renate. Ja, ist ja schön, dass ich mal durchgekommen bin, ja. Ja. Unser Thema Einsamkeit. Ja, genau. Apropos, was der Vorgänger gerade sagte, also dass es da zwischen Himmel und Erden was gibt. Also ich muss dazu sagen, mein Mann, der ist letztes Jahr verstorben, im September. Mhm. Und letztes Jahr so um diese Zeit, also im Wohnzimmer, wo ich so sitze, ja, ich schaute Fernsehen und der Gardinenvorhang, der bewegte sich. Es war kein Luftzug, also kein Fenster geöffnet. Mhm. Es war wirklich gar nichts. Mhm. Die Heizung, wie gesagt, dadurch konnte es nicht, ob einer dahinter stand und die Gardine immer bewegte. Mhm. Und das habe ich etliche Male dann gehabt. Mein Mann hat es nicht mitbekommen. Ja, so, und jetzt dazu, mein Mann ist dann, wie gesagt, an Prostatakrebs und Knochenmetastasen verstorben im September. Ne? Mhm. Und ja, ich knacke jetzt sehr daran. Also deshalb auch der Anruf bei mir zum Thema Einsamkeit. Du bist einsam, weil du deinen Mann verloren hast. Richtig, genau. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet, Renate? 41 Jahre. 41 Jahre, das ist eine lange Zeit. Gut, es gab immer mal, dass nicht so die Zeiten immer gewesen sind, dass man so nicht, wie das so in einer Ehe ist. Man hat sich mal gestritten oder irgendwie, aber die Krankheit, die hat uns dann sehr zusammengeschweißt. Ja, hat dein Mann... Die Diagnose wurde 2008 gestellt. Ah, ja, ja. Und nur das Schlimme war im letztes Jahr dran, mein Mann war dann noch querschnittsgelähmt. Durch diese Erkrankung? Durch diese Erkrankung. Durch die Erkrankung. Durch diese Metastasen. Knochenmetastasen. Mhm. Ja, nur sagte ein Chirurg, wäre er gekommen, hätte man diese Lähmung vermeiden können. Mhm. Leider, er wurde dann noch operiert. Ja, und ich kauere da jetzt sehr dran. Also ich bin, ich denke immer, habe ich genug getan dafür. Ich bin zwar auch nachts geblieben, manchmal im Krankenhaus. Und dann auch, wo er dann so quasi im Sterben lag. Ich konnte mich mit ihm noch gut, er hat auch noch immer gesagt, mein Gott, sagt er, wenn ich dich jetzt alleine lassen muss, ne? Und wo er dann starb in der letzten Nacht, ich bin dann nach Hause gegangen. Die Schwestern sagten, weil er im Hospiz lag, also ich sollte ruhig nach Hause gehen. Mhm. Und ja, und da kaue ich eben sehr dran. Ich hätte bleiben müssen. Und er hatte auch oft Wünsche gehabt, also den Wunsch geäußert, dass ich hätte nachts mal bleiben sollen. Ne? Ja. Habe ich leider nicht gemacht. Ich hätte auf ihn hören sollen. Aber wie gesagt, diese Einsamkeit jetzt, die ist so... Er ist dann im September, sagst du, im September verstorben. Ja, im September. Wie hast du denn die ersten Wochen und Monate nach dem Tod erlebt? Ja, ich will mal sagen, so die ersten Wochen, ich habe mich versucht, eine Trauergruppe anzuschließen, ja. Ich muss dazu sagen, das hat mir nicht viel gebracht. Mhm, das hat mir gar nicht viel gebracht. Und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Jetzt bist du denn wirklich dann auch jetzt sehr viel alleine zu Hause? Ja. Ja. Es gibt keine Kinder? Nein. Ich habe keine Kinder. Und gut, wo das Wetter noch ein bisschen besser war, da konnte ich noch jeden Tag zum Friedhof fahren. Ich versuche jetzt zwar auch noch hinzufahren, aber wie gesagt, durch das schlechte Wetter jetzt. Ja, das geht natürlich in manchen Bereichen gar nicht im Moment. Wenn die dann so, und dazu möchte ich noch sagen, wir haben noch ein neues Auto bekommen. Man hat sich das noch mit ausgesucht. Nicht? Und er war so, mal einmal im Leben ein neues Auto zu haben, durch diese Abwrackprämie eben, ne? Konnten wir uns das mal erlauben. Und nicht mehr viel von gehabt. Leider konnte er das nicht mehr machen. Wenn du so alleine dann zu Hause bist, in eure Wohnung, mit der du dein Leben mit deinem Mann verbracht hast, sprichst du dann mit ihm ab und zu? Ja, ich habe mir schon zig Fotos machen lassen. Wir haben ein gutes Fotolabor hier. Und wie gesagt, ich habe schon zig Fotos vergrößern lassen, einrahmen lassen. Dann stehe ich oft davor und unterhalte mich mit meinem Mann. Manchmal denke ich auch, mein Leben ist so sinnlos geworden, ja. Ich bin so verzweifelt oft. Wie war denn das vorher, Renate? Also Kinder habt ihr keine, hast du gerade gesagt? Nein. Hattet ihr denn so einen Freundes- oder Verwandtenkreis, mit dem ihr Kontakt hattet? Ja gut, ich meine, ich war berufstätig immer. Und durch meine Arbeit natürlich, weil ich auch Wochenenddienst hatte und so weiter, waren nicht so viele Möglichkeiten nicht so für. Viele Möglichkeiten, nein. Das heißt, ihr habt eigentlich so ein Leben so für euch geführt, kann man das sagen, hauptsächlich? Ja, richtig. Mein Mann, der war früher auch, wie gesagt, sportlich sehr aktiv, hat Handball gespielt, ja, und da haben wir auch diese Handballfeste mitgemacht und so weiter, nicht? Aber wie gesagt, das hat sich nachher alles so ein bisschen ausgeschlichen, durch meine Arbeit auch, ne, weil ich Wochenenddienst hatte und so weiter. Dann hatte ich die Zeit, die Gelegenheit nicht dazu. Dein Mann wusste ja nun, wie schwer krank er ist. Und er wusste ja auch wahrscheinlich, dass er sterben würde. Ich sagen. Also im Krankenhaus hatte ihm der Arzt noch Hoffnung gemacht, 2008 nicht. Also er könnte noch einige Jahre damit leben. Als er im Hospiz war, hast du mal mit ihm über den Tod gesprochen? Ja. Er hat mit mir drüber gesprochen, wie gesagt, ich sagte ja auch, er hat dann auch gesagt, es tut mir leid, dass ich dich jetzt so alleine lassen muss oder irgendwann alleine lassen muss. Hat er sich geäußert darüber, zum Beispiel, hat er irgendwas gesagt, wie er sich das wünscht, wie du dann weiterleben sollst? Ja, er hat zwar gesagt, ich sollte nicht alleine bleiben, ich sollte sehen, dass ich irgendwie wieder zu anderen Leuten Kontakt bekomme oder wie auch immer, wie er das gemeint hat. Aber ich kann einfach nicht, weil diese Bilder, die ich vor mir habe, also er hat so schrecklich gelitten. Es war so grausam. Es war so grausam. Und die kann ich einfach nicht so vergessen. Und ich komme auch nicht so aus meiner Trauer raus. Das ist... Und mein Mann, der hat auch oft geweint dann dabei. Ich habe ihn nie weinen gesehen früher, ne? Also erschütternde Erinnerungen und Szenen sind da in deinem Kopf. Ja. Ich finde, ich muss ja mal sagen, ich finde das, immer so ein Akt der wirklich großen Liebe, wenn ein so schwer kranker Mensch und ein Sterben dann zu seiner Liebsten, in deinem Fall, dann zu dir sagt, er wünscht, dass du nicht alleine bleibst. Nein, das hat er wirklich einmal gesagt. Das ist ja schon, das ist ja rührend und ganz toll, finde ich das. Ja, und das schon, das stimmt. Das zeigt, wie viel Liebe er für dich empfunden hat, dass er nicht möchte, dass du so leidest, sondern er wünscht sich, er hat sich für dich noch ein doch noch weiteres gutes Leben gewünscht. Ja, das stimmt, das hat er auch. Also das hilft einem natürlich nicht wirklich im ersten Moment aus so einer tiefen Trauer, das ist mir klar. Aber man sollte sich das schon doch auch immer wieder vor Augen halten, dass das ein ausgesprochener Wunsch deines Mannes war. Ja, das stimmt schon, das stimmt. Aber ich kann nicht so raus, wie gesagt, weil ich bin einfach in so ein tiefes Loch gefallen. Was machst du den ganzen Tag, Renate? Ja gut, wenn... ich gehe einfach mal, ich fahre mit meinem Auto raus oder gehe in die Stadt oder dass ich wenigstens mal so ein bisschen was anderes sehe oder... Aber da sprichst du kaum so mit Menschen. Ja gut, ich wohne jetzt auch in einem Haus, also es ist so ein... Ein bisschen mit Nachbarn mal plaudern, irgendwas. Ja gut, man spricht aber nicht direkt so, es ist ein Mehrfamilienhaus, ja, und ja. Das ist dann nicht so... Nee, guten Morgen, guten Tag, das Wetter ist schlecht so und sowas, ist ne? So ja. Ist es, genau, genau. Ja, da ist jeder so ein bisschen reserviert. Ich möchte noch was sagen zu deiner Sorge, dass du ihn allein gelassen hast in der Sterbestunde. So wie du mir das jetzt alles geschildert hast, warst du, glaube ich, eine sehr, sehr hingebungsvoll und liebende Frau und hast ihm all das so schön gemacht wie irgend möglich in seiner schweren Zeit. Dass man natürlich hinterher immer noch denkt, man hätte noch mehr machen können, ist normal. Ich glaube aber von meinem Eindruck her, dass du sehr, sehr viel gemacht hast und dass du sehr gut gemacht hast. Ja, und ich weißt denke du, schon. Weißt du, das höre ich ja immer wieder, dass die Menschen sterben, wenn sie alleine sind. Ja, oft, das stimmt. Das hört man so oft. Und vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht fällt ihnen der Abschied leichter, vielleicht ist es für sie leichter zu gehen, wenn sie alleine sind, um dir nicht noch mehr Traurigkeit zu machen. Insofern würde ich mir da keine Vorwürfe machen. Ich glaube, du hast getan, was du tun konntest. Ja, nur weil er hat oft gesagt, also ich habe dann gefragt, möchtest du, dass ich mal nachts bei dir bleibe? Ja, hat er dann gesagt, ich würde mich sehr freuen. Und da war ich schon im Hospiz. Ne? Und wie gesagt... Hast du es denn mal gemacht? Nein, im Krankenhaus ja, da bin ich ein paar Nächte geblieben, aber im Hospiz nicht, weil man mir immer gesagt hat, ich sollte ruhig nach Hause gehen. Also, Renate, ich habe es dann so bereut. Ja, weißt du, in einer solchen Situation ist man in einer Ausnahmelage. Man ist in einem Schockzustand, wenn ein so lieber Mensch so leidet, dass man unter Umständen dann auch mal einen Fehler macht, finde ich allzu menschlich. Und das darf man sich nicht vorwerfen. So streng darf man nicht mit sich sein. Das Hauptsächliche hast du richtig gemacht. Du hast deinem Mann zur Seite gestanden und du hast ihn betreut. Ja, das ist schon richtig. Aber trotzdem, aber wie gesagt, diese Einsamkeit, jetzt so das Alleine sein. Genau. So, da müssen wir jetzt mal überlegen, du warst schon in einer Trauergruppe und das hat dir nichts gebracht. Das hat mir nicht viel gebracht. Okay, muss man akzeptieren. Dann wäre vielleicht, das wäre jetzt meine Idee, wenn eine Gruppe nicht funktioniert, wäre denn eine Trauertherapie vielleicht, wo du mit einem einzelnen Psychologen oder mit einer Psychologin zusammensitzt, wäre das denn vielleicht eine Möglichkeit? Ja, ich habe ja schon mal jemanden angerufen und der hat mir das auch so empfohlen. Und dann sollte ich mich an meine Krankenkasse wenden und das habe ich dann auch gemacht. Und die hat mir dann auch so verschiedene Namen genannt, ja. Und naja, die sind aber alle immer ziemlich besetzt, die Psychologen und das so weiter. Das ist das Problem an der Sache, nicht? Ja. Dennoch sollten wir in die Richtung doch nochmal weiterdenken. Ja. Also das machen wir jetzt mal im Hintergrund. Wir gucken mal, was wir da gezielt dir empfehlen können. Mhm. Also die Richtung fände ich, glaube ich, nicht schlecht, dass du mit einer Person zusammen sprichst. Dass du da einmal in der Woche hingehen kannst, eine Stunde. Ja. Dann ist das schon mal so ein Pfeiler in deinem Leben. Ja, ich denke sonst oft, Also manchmal, ich möchte mich so abends ins Bett legen und morgens nie wieder aufwachen. Mhm. Nicht? Und ich bin oft so verzweifelt. Mhm. Aber auch das finde ich noch im Rahmen des Normalen, mhm, weil das so frisch ist. Dein Mann ist im September erst verstorben, das ist mal gerade ein paar Monate her. Ja, klar. Ihr wart über 40 Jahre verheiratet, du hast ein schweres Leiden erlebt. Mhm. Die Bilder, die man nicht aus dem Kopf herauskriegt. Also das ist, glaube ich, auch noch alles ein normaler Trauerprozess, in dem du drin steckst. Aber du musst etwas unternehmen, damit du da nicht untergehst, damit dich das nicht wegzieht. Mhm. Das würde dein Mann nicht wollen. Wahrscheinlich nicht. Darf ich dich zum Schluss noch fragen, ob du in irgendeiner Weise an eine Kirche angebunden bist? Ja. Wäre das denn vielleicht auch noch eine Möglichkeit, vielleicht sich in einer Kirchengemeinde etwas mehr zu engagieren, Kontakt zum Pastor zu suchen? Ja gut, ich gehe jetzt schon mit einer Bekannten mal so, da wird so oft das angeboten, nicht so Frauenhilfe und so weiter. Sowas meine ich. Das schon mal mitgehe, nicht? Aber naja, im Moment, wie gesagt, bringt mir das nicht. Geht das noch nicht so? Okay, verstehe. Nein. Also ich glaube, man muss gezielt, eine Person sollte sich mit dir beschäftigen. So, jetzt überlegen wir uns mal im Hintergrund, ob wir dir noch ein paar konkrete Sachen an die Hand geben können, Renate. Mhm. Dann bitte ich dich gleich aufzulegen und du wirst von Anja zurückgerufen. Das ist meine Psychologin heute Nacht. Ja. Ich von meiner Seite aus wünsche dir sehr, sehr viel Kraft, dass du das schaffst. Und Dankeschön. Ich glaube, dass du es schaffen wirst, weil du letztendlich den Wunsch von deinem Mann in deinem Herzen hast, dass er sagt, dass er ja gesagt hat, dass du nicht alleine sein sollst und er sich gewünscht hat, dass du irgendwann diese schlimme Trauerphase überwindest. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke schön. Liebe Renate, du legst auf und wir melden uns nochmal bei dir. Ist gut, vielen Dank, alles Gute. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Ja, auf Wiederhören. 0800 220 5050, die Telefonnummer zu unserem Thema Einsamkeit. Ich möchte mich und unterhalte mich auch schon jetzt eine ganze Weile mit Leuten, die sehr einsam sind. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 5050. Claudia, 38. Guten Morgen, Claudia. Hallo. Hallo, Claudia. Ja, ich habe mich entschlossen, dich mal anzurufen, weil ich denke, dass das Thema auch zu mir passt. Ja. Jetzt natürlich ganz anders als mein Beileid auch nochmal an die Vorrednerin, anders geartet als die anderen halt. Ja. Ich habe jetzt keinen Menschen verloren und auch keine schwere Krankheit, Gott sei Dank, aber dennoch fühle ich mich sehr einsam. Warum? Ja. Warum ist das so? Was glaubst du? Weil, ich stelle bei mir fest, erstens, umso älter man wird, umso komischer wird man, also auch so ein bisschen verschrobener oder nicht ganz so kompromissbereit mehr in gewissen Fragen. Wobei es geht und ja bei dir noch, mit 38 geht's ja. Das stimmt, aber ich muss sagen, ich war noch vor 10 Jahren doch deutlich flexibler, aber gut, das ist sicherlich normal soweit. Nee, es ist einfach, ich habe das halt bemerkt, dass ich jetzt seit einiger Zeit eine sehr gute Stellung habe, also eine Position habe, wo ich sage, bin jetzt Filialleitung und habe was erreicht für mich und ein gewisses Standing, obwohl ich dieses Wort eigentlich nicht mag, in einer Firma zu haben und irgendwo sich installiert zu haben. Also eine Karriere gemacht in einer Firma, kann man so sagen. Genau, kann man so sagen, genau. Und und dadurch ist man natürlich auch sehr zeitlich sehr eingebunden und sehr lange Öffnungszeiten dahingehend. Und ja, es ist halt so, dass ich jetzt in eine neue Wohnung auch gezogen bin vor einem Jahr, schön Dachgeschoss und Wintergarten und alles ist super. Du verdienst auch wahrscheinlich ganz gut Geld. Ja, also wenn ich das so höre, Krise jetzt oder was andere erzählen, also schon, muss ich sagen, das ist schon okay. Und es ist aber trotzdem so, dass ich mich frage, hey, was ist mit glücklich sein? Wo ist das, was Seele ausmacht und das, was ich halt vorher auch gerne gemacht habe? Hast du denn das Gefühl, dass diese Karriere, die du gemacht hast, dass die dich zwangsläufig aufgrund der vielen Aktivitäten, die damit verbunden sind, in eine Einsamkeit gedrückt hat? Ja, so will ich es gar nicht sagen. Ich denke immer, dass es auch ein Stück weit natürlich auch ein Stück, wenn auch halbbewusst, so eine eigene Entscheidung auch ist. Man wird ja nicht einfach gedrückt, also zumindest nicht, wenn man so ein bisschen reflektiert ist. Ja. Es ist so, dass ich mich schon bewusst dafür entschieden habe, weil es halt gewisse Facetten von mir wirklich sehr gut bedient, sage ich mal, ja. Mhm. Und gerade jetzt Management und eine Frau und dann hast du männliche Kollegen. Man muss da sicherlich auch sehr, das heißt männlich, aber dominant agieren. Und das Gefühl bleibt dann natürlich auf der Strecke. Ja. Merke ich bei mir selbst, dass ich sehr buschikos geworden bin seitdem. Kannst du sagen, seit wie vielen Jahren du diese Einsamkeit jetzt empfindest? Naja, eigentlich erst seit den 2 Jahren in etwa, wo ich das so mache. Ja. Hattest du vorher Beziehungen? Ja, also wie gesagt, das ist auch schon sehr lange her, also auch schon so 5 Jahre. Mhm. Weil ich bin jetzt, obwohl ich denke, dass ich nicht so ganz schlecht aussehe. Nein, Quatsch. Aber ich bin halt nicht jemand, der sich gerne irgendwie aushalten lässt oder sich über so einen Abend definieren muss. Ich muss mich jetzt da ausführen lassen von wem oder so. Das ist mir viel zu anstrengend. Mhm. Also ich bin jemand, der auf Authentizität, eben auf Echtheit, auf Wahrhaftigkeit einfach steht. Und ich denke immer an Schicksal ein bisschen, ne? Dass man irgendwann den Mann trifft. Was wäre denn wenn ich dich so frage nach deiner geheimen Sehnsucht? Was würdest du antworten? Du hast spontan das Wort im Kopf, ist Freiheit. Freiheit? Freiheit auch vom Job? Ja, das ist ja oft, wo ich im Spaß oft sage, ich kann ja nicht kündigen, um glücklich zu sein. Das ist ja interessant. Das heißt, dieser Job nimmt dich so sehr in Anspruch, dass du das Gefühl hast, dass du schon sehr erdrückt wirst von dem und dass du gar keine Luft sonst zum privaten Atmen hast. Ja, so ungefähr. Wobei ich denke, dass es auch ein bisschen eine Umgehensweise in dem Job von mir selbst ist. Also ich will nicht nur dem Job das zuschustern. Ich denke, dass ich diese Dinge, die ich da mache, sehr gut kann einfach. Neben den Dingen, die ich einfach auch nicht gut kann natürlich. Ja. Aber absorbiert dieser Beruf sehr viel Kraft. Ja. Und dass du, wenn du nach Hause kommst, auch irgendwie so platt bist, dass du gar keinen Elan mehr hast, dich jetzt auch noch privat irgendwie zu engagieren irgendwo. Genau, das ist das. Ich war vorher im Fitnesscenter wirklich 3-mal die Woche, wo ich auch gut trainiert und habe halt auch ich war Comedy gemacht. Ich habe in Berlin hier, will ich jetzt nicht so genau sagen, Stand-up-Comedy gemacht und so eine Open Stage und eigene Konzepte geschrieben. Also wirklich sehr lustiger Mensch eigentlich gewesen. Mhm. Und denke halt immer manchmal so, hey, was ist los? Also ich bin dann immer nur noch so geradeaus und man wird so unweiblich plötzlich auch, ja, so buschikos, wenn man immer nur alleine zu Hause hockt und sich mit Schokolade zustopft. Was meinst du, wie viel sehr erfolgreichen Leuten es genau so geht, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, vermutlich fast allen. Dass sie ihre ganze Energie in diesen Beruf reinpumpen müssen, um bestehen zu können, und dann wirklich die wenige Freizeit, die übrig bleibt. Sie haben dann zwar viel Geld und ein tolles Auto vor der Tür stehen, aber letztendlich nur noch zu Hause rumhängen und ein bisschen Fernsehen gucken oder ins Kino mal gehen und nicht mal das, weil das auch schon wieder Energie kostet, irgendwo hinzugehen, sondern mal einfach zu Hause sein und Beine hoch und nichts weiter. Ja, bevor sich hinstumpfen irgendwie. Das ist natürlich ein Warnsignal. Wenn du mit 38 das jetzt schon so empfindest, müsstest du irgendwie dein Leben verändern. Irgendwie. Ja, und davor hat man ja Angst. Ne? Weil man natürlich auch denkt, ich habe jetzt was erreicht, etwas im Lebenslauf und muss das unbedingt auch noch ein paar Jahre machen, damit es auch wirkt. Mhm. Oder dass man irgendwie, ich weiß nicht, aber ich habe halt seit Jahren eigentlich ganz andere Visionen und traue mich das halt nie umzusetzen. Was wäre das denn für eine Vision? Ich habe schon vor Jahren immer wieder Berichte über PBI gesehen, also dieses Peace Brigades International, wo Begleitschutz gemacht wird in Ländern wie Guatemala. Ich bin jemand, der immer wieder, wenn Not ist, wenn ich jetzt Haiti sehe oder Dinge, oh Gott, da kriege ich wirklich nicht nur dieses übliche, ich würde gerne mal was spenden, sondern ich will mich in den Flieger setzen dahin und wirklich etwas tun, einmal im Leben etwas tun, was wirklich Sinn macht, weißt du? Das ist genau mein Wunsch, das ist meine tiefe Sehnsucht, etwas tun, was Sinn macht. Aber das ist doch toll. Das heißt, da ist eine Frau mit Management-Qualitäten, die schon in ihrem Beruf schon gezeigt hat, dass sie es kann. Das heißt, da ist ein Talent und ein Können. Ja. Wenn du dieses kanalisierst, dir einfach überlegst, ich meine, das muss ich dir nicht erklären, wie man das macht, dass du überlegst, dieses in eine Richtung zu kanalisieren, dass du vielleicht beispielsweise bei einer Hilfsorganisation arbeitest, dass du da dein Geld auch verdienen kannst, aber eine sehr sinnvolle Arbeit tust. Ja, genau das habe ich schon oft überlegt und auch gegoogelt und mich informiert. Und da ist es dann aber oft so, dass dann Ärzte, Brunnenbauer oder spezifische Kategorien Mensch gesucht werden. Ich weiß, natürlich als Arzt oder als Handwerker hat man es einfacher. Ja. Aber dennoch, auch Leute mit deinen Qualitäten werden da überall gesucht. Es werden letztendlich alle Leute gesucht. Vielleicht weniger als Ärzte, aber immerhin auch. Ja. Ich würde dir wirklich raten, damit du nicht irgendwann einen Burnout hast und in irgendeiner Nervenklinik landest. Ja, du gehst ja schon los. Ich habe ja schon Tinnitus seit Ewigkeiten jetzt plötzlich. So, siehste. Seit einer Woche ja. Und so Sachen. Ja, ja. Überlege dir das genau. Mach dir einen klugen Plan und fädel dieses gezielt ein, dass du vielleicht in ein, zwei Jahren in einem ganz anderen Bereich arbeitest. Vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienst, aber das ist ja auch vollkommen wurscht. Aber du das Gefühl hast, ich mache was Sinnvolles. Und dann ist die Einsamkeit auch weg. Ja, so. Das wäre toll. Ja. Jetzt muss ich Schluss machen, Claudia. Die Sendung ist vorbei. Schön, dass wir gesprochen haben. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Danke dir sehr. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Volker Thake. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Morgen mit einer freien Themennacht wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.